التوفيق فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، die unterrichtete Arabisch und Deutsch und wir sind bei Kapitel 146 und zwar باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. عن ابن عباس رضوان الله عليه أن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند الرسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله بارئا. رواه البخاري. بارك الله فيكم. هذا من آداب السؤال، السؤال عن حال المريض. فإذا الإنسان ما استطاع أن يسأل المريض عن حاله، لا بأس أن يسأل أهله أو أقاربه، لا بأس أن يسألهم عن حاله. وطبعا الأقارب والأهل يجيبون بشيء فيه فعل حسن وفيه تفاؤل، فقال أصبح بحمد الله بارئا. فلذلك بارك الله فيكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا فسأل الناس عليا عن ذلك، وهذا أمر طبيعي. واليوم يا أخوة الذي ما يستطيع يسأل، يعني ما يستطيع يذهب إلى المريض، فلا بأس أن يتصل به. إذا ما استطاع يتصل به، هو يتصل بأحد أقاربه ويسأل عن حاله ويدعو الله سبحانه وتعالى له بالشفاء كما مر معنا. بارك الله فيكم وجزاك الله خير. نون هون دات فيمسين بارك الله فيكم كابيتال. Es empfiehlt sich, die Familienangehörigen eines Kranken nach dessen Zustand zu fragen. Ibn Abbas erzählte, als Ali ibn Abi Talib aus der Kammer des im Sterbebett erkrankten Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam herauskam, fragten die Leute ihn: O Abul Hasan, wie geht es dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam heute? Antwortete: Heute Morgen fühlte er sich, Allah sei Dank, wohl. Das ist bei Al-Bukhari überliefert. Barakallahu fikum, zakum la khairan. Das geht darum hier, wenn du den Kranken nicht besuchen kannst, weil du verhindert bist, weil du weit bist, wenn du den Kranken nicht besuchen kannst, dann fragst du nach ihm auch seine Gesandten, Verwandten. Und das geht darum, Barakallahu fik, dass du immer versuchst, nach einem Kranken zu fragen. Und genau hier, wie das passierte. Ali ibn Abi Talib hat den Propheten Sarasim besucht. Die Leute, der Prophet Sarasim war krank. Die Leute haben Ali dann gefragt, wie es dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geht. Und Ali sagte, Asbaha bari'an, das wird inshallah, der hat sich verbessert, der ist auf Genesung, der ist auf dem Weg der Genesung. Heutzutage natürlich, wir haben die Möglichkeit anzurufen, wir haben die Möglichkeit was zu schreiben, wenn wir den Kranken selber nicht besuchen können, wenn wir ihn anrufen. Wenn wir den Kranken nicht anrufen können, dann können wir jemanden von seinen Verwandten anrufen. Und die Verwandtschaft natürlich, wenn sie dabei sind, weil die Person krank ist, dann könnte man Gutes sagen oder etwas Erfreuliches sagen. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Da bekommt man dafür Ajr. Das wird Fragen nach Zustand eines Kranken ist auch belohnt. Bidnihi ta'ala. باب ما يقوله من أيس من حياته. عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وعنها عن عائشة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء، ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. رواه الترمذي، ولكن حديث الترمذي ضعيف. حديث الترمذي ضعيف. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كان يقول: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. فبارك الله فيكم هنا: اللهم اغفر لي وارحمني، مع أن الله سبحانه وتعالى غفر له ورحمه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حتى يعلم أمته ماذا تفعل. وأما الرفيق الأعلى فهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، ولا هم الرفيق الأعلى. وأما سكرات الموت بارك الله فيكم، فهي تلك المرحلة التي يكشف فيها الغطاء عن عيني الرجل ويرى ما لا يرى الآخرون، ويتحمل ويصبر على هذه المشقة التي تكون في آخر حياة الإنسان. لأن الإنسان إذا كان عنده حتى يخرج صافيا إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب، فللموت سكرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينها علينا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. Bitki bete für denjenigen, der keine Hoffnung mehr auf ein Weiterleben hat. Das heißt, was bedeutet hier keine Hoffnung auf Weiterleben? Nicht, dass man sagt, ja, ich werde Selbstmord begehen. Nein, das geht darum hier, eine Person ist im Sterben, liegt im Sterben. Und die Person weiß, aha, das wird jetzt kommen, dass man stirbt. Sagt man, wie kann man das wissen? Ja, es gibt bestimmte Zeichen, die anders sind als normal. Und natürlich, wir haben das selber nicht erlebt, damit wir das erklären. Aber die Person selber erlebt etwas, was wir jetzt selber nicht beschreiben können. Und da weiß man, ah, das ist jetzt vorbei. Und zwar Aisha radhiyallahu anha überlieferte, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, während er sich an mich lehnte: Allahumma gfir li warhamni wa alhiqni bil rafiq al a'la. Das heißt, O Allah, gewähre mir Vergebung, habe Erbarmen mit mir und vereine mich mit den auserwählten Gefährten bei dir. Das ist bei Bukhari Muslim. Die nächste Überlieferung, Barakallahu fikum, die 912 bei mir, bei euch, Entschuldigung, 917 bei mir. Aisha überlieferte, Isa, den Gesandten Allah, auf dem Sterbebett, er hatte einen Becher Wasser bei sich. Wiederholt tat er seine Hand in den Becher, befeuchtete sein Gesicht mit dem Wasser und sagte: Allahumma a'inni ala ghamarat al-maut wa sakarat al-maut. Das heißt, oh Allah, hilf mir gegen die Abgründe und die Pein des Todes. Diese Überlieferung ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach. Barakallahu fikum, aufpassen. Aber das geht bei der ersten Überlieferung. Der Prophet wurde sowieso verziehen, vergeben. Warum sagt er, oh Allah, verzeih mir, vergib mir? Weil der Prophet bestimmte Taten getan hat, wo er gedacht hat, dass er Allah nicht richtig erwähnt hat, nicht vollständig, vollkommen erwähnt hat. Deshalb sagt er mir, oh Allah, verzeih mir, vergib mir. Und das ist eine Lektion für uns, für seine Umma, für seine Nation, damit sie davon lernen. Und Al-Rafiq al-A'la, die guten Gefährten oder auserwählten Gefährten, die sind die Propheten, die Gesandten, die Gelehrten, die Märtyrer, die guten Leute, die gestorben sind. Und das ist Barakallahu fikum, ein Bittgebet, was man sagt, wenn man weiß, dass das Ende, sozusagen der Tod, nachgeworden ist. Natürlich, Barakallahu fikum, Sakarat al-Maut, das bedeutet Abgründe und Pein des Todes, gibt es bestimmt. Und wir können das selber auch nicht beschreiben, aber die Person spürt das und das ist sehr natürlich schwer, sehr schmerzhaft manchmal. Bei manchen Leuten ist es überhaupt nicht leicht und bei den anderen ist es sehr schmerzhaft. Aber manche Leute denken, wenn das leicht ist, das bedeutet die Person, das ist gut. Und wenn das schmerzhaft ist für die andere Person, ist schlecht. Das stimmt nicht. Allah macht das als Prüfung für die Menschen. Und es kann sein, dass eine Person bei ihm sehr schwer ist, damit diese Person rein von Sünden stirbt. Und bei dem anderen, das ist sehr leicht, weil diese Person noch ein bisschen gute Taten hat. Allah subhanahu wa ta'ala erleichtert ihm, damit er keine guten Taten mehr hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره وكذا بالوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما. عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها. ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها. رواه مسلم. يا أخو بارك الله فيكم، هذه المرأة الغامدية أو من جهينة التي زنت، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له أنا حبلى من الزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا تركها، فقالت له إني حبلى من الزنا وطهرني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ارجعي ارجعي حتى تلدي وتفطمي ثم تأتيني. فرجعت، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا وصى وأوصى وليها أن يحسن إليها على الرغم من أنها زنت وأتت بمعصية كبيرة. فهذا يفهم منه كذلك ونستطيع أن نتعلم منه يا أخوة، أن الإنسان حتى لو الإنسان الآخر عصى فإنه يعامله معاملة طيبة لعله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وليس دائما بالشدة مع الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى وليها أن يحسن إليها، أن يحسن إليها، وهذا هو المراد هنا. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما رجمها مباشرة، ليش؟ لأنه في بطنها جنين، كذلك تركها تلد وتفطم. وثم وفيه كذلك أن الإنسان إذا أقيم عليه حد في الدنيا فهذا الحد بارك الله فيكم يطهر ويخلص الإنسان من ذلك الذنب الذي اقترفه في هذه الدنيا. بارك الله فيكم. Es ist erwünscht, den Angehörigen und Pflegern des Kranken und der auf die Todesstrafe wartenden Personen ans Herz zu legen, diese freundlich und barmherzig zu behandeln und sie anzuhalten, ihr Los mit Geduld zu ertragen. Es war Imran Hussein, Allah Ali erzählte, einer aus dem Stamm Juhayna durch den Ehebruch, durch Ehebruch, schwangere Frau, kam zum Propheten und sagte zu ihm, O Gesandter Allahs, ich habe ein Gebot Gottes übertreten. Nun halte du es ein. Der Prophet ließ ihren Nachstehenden zu sich kommen und sagte zu ihm, du solltest sie liebvoll behandeln, doch nachdem sie entbunden hat, bringe sie wieder zu mir. Nach der Geburt brachte er sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er befahl, ihre Kleider um ihren Körper zu binden, dann wurde sie zu Tode gesteinigt. Danach verrichtete er das Totengebet sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Das geht darum, barakallahu fikum, erstmal diese Geschichte ist, das hat jetzt mit dem Thema an sich selbst nicht viel zu tun, aber das geht nur um diesen Satz. Das geht um diesen Satz. Du sollst sie liebesvoll behandeln. Das geht. Darum, weil diese Frau wusste, sie wird gesteinigt. Die wusste, die wird sozusagen bestraft. Und deshalb hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam behandelt sie gut. Und wenn sie entbunden hat, dann bringt sie zu mir. Das wird zu ihrer Mutter. Natürlich, diese Frau hat barakallahu fikum, etwas Großartiges gemacht. Sie hat eine Sünde begangen und keiner hat sie gesehen. Dann kam sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie hat ihm gesagt, ich habe das gemacht. Der Prophet wollte mit ihr erstmal nicht reden. Er hat das wiederholt. Der Prophet hat gesagt, okay, weil du schwanger bist, dann gehst du zurück und kehrst du, wenn du entbunden hast. Dann kam sie später, nachdem sie auch das Kind abgestillt hat. Und als man sie gesteinigt hat, dann hat jemand sie beschimpft. Der Prophet sagte, mach das nicht. Die hat eine Reue gezeigt. Wenn man auf 70 Leute von Medina verteilen wird, dann ist das mehr. Ihre Reue ist mehr als 70 Leute von Medina, von den guten Leuten. Das heißt, sie hat das bewiesen. Und noch dazu, barakallahu fikum, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat für sie Leichnam Gebet gemacht. Und das ist der Beweis, wenn auch eine Person eine große Sünde begangen hat und stirbt, dann macht man für ihn Leichnam Gebet, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam für sie das gemacht hat. Dann barakallahu fikum, es gibt noch etwas, wer im Leben bestraft wird, wird natürlich dann nicht mehr bestraft am letzten Tag. Und die Strafe im Leben ist eine Reinigung von den Sünden, barakallahu fikum. Dass sie so bestraft wird, weil sie eine Sünde mit dem ganzen Körper gemacht, dann braucht sie eine Reue dadurch, dass der ganze Körper sozusagen bestraft wird. Aber unser Thema, das ging um diesen Satz, und zwar behandle sie gut. Behandle sie gut. Das heißt, man sollte den Leuten gut behandeln, auch wenn sie Sünden begangen haben, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Babu Jawazi qawli al-marid ana waj' aw shadid al-waj' aw maw'uk aw wa ra'sah ونحو ذلك وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن ذلك على سبيل التسخط وإظهار الجزع. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا فقال أجل إني أو أوعك كما يوعك رجلان منكم. متفق عليه. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي فقلت بلغ بي ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنتي. ذكر حديث متفق عليه كذلك. وعن القاسم بن محمد قال قالت عائشه رضي الله عنها ورأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه. إذا لا بأس أنه يظهر الإنسان الألم، بارك الله فيكم، وهذا ما في شيء ضد الصبر وضد اليقين ولا ضد التوكل على الله سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان بارك الله فيكم يعني فيه ألم شديد، ولكن الإنسان لا يقوله على سبيل التسخط وإظهار الجزع، ليس إنه من باب أنه أنا فعلا مريض وعندي ألم، ليس من باب اعتراض على قدر الله، وليس من باب تسخط، وإنما من باب أنه الإنسان يتكلم عن حاله. النبي صلى الله عليه وسلم لما عائشة قالت ورأسها أي تشكو من ألم رأسها، فقال النبي بل أنا ورأسه، يعني أنا أيضا رأسي يؤلمني أكثر منك، فلا بأس بهذا، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. Das letzte für heute, und zwar der Kranke darf sagen, ich habe Schmerzen, ich bin leidend, oh mein Kopf und so weiter, solange er keinen Zorn oder Ungeduld zeigt. Zorn auf die auf die Entscheidung Allah subhanahu wa ta'ala, auf die Vorbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Und zwar, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berichtete, ich besuchte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er hohem Fieber erschöpft im Bett lag. Er sagte zu ihm: O Gesandter Allahs, dich hat die Heftigkeit des Fiebers richtig erwischt. Er sagte aber: Ja, ich leide so viel wie zwei Männer von euch. Sa'd ibn Abi Waqqas berichtete: Im Jahr der Abschiedswallfahrt besuchte mich der Gesandte Allahs. Da ich sehr starke Schmerzen hatte, er sagte: Da ich sehr starke Schmerzen hatte, sagte zu ihm: O Gesandter Allahs, mir ist sehr schlecht. Wie du siehst, ich habe einiges Vermögen, aber ich habe keine Erben außer einer Tochter. Und dann hat er gesagt: Wie viel soll ich ihr geben und so weiter von der Erbe? Qasim Muhammad berichtete, Aisha sagte, Tawallah alaiha, Alhamdulillah, Yadikullah sabalakum. Al-Qasim oder Al-Qasim nur Muhammad berichtete, Aisha radhiyallahu anha sagte: Oh mein Kopf! Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ich erst recht kann sagen, oh mein Kopf. Das heißt, barakallahu fikum, aus diesen Hadithen ist es zu lernen oder abzuleiten, dass man über seine Schmerzen klagen darf. Weil einige Leute sagen, du darfst nicht sagen, ich habe Schmerzen. Doch, du darfst sagen, ich habe Schmerzen. Aber du sagst es nicht, weil du unzufrieden bist mit der Entscheidung Allahs oder mit der Vorherbestimmung Allahs. Sondern du sagst das, weil du wirklich Schmerzen hast. Und du sollst Allah lobpreisen für diese Sache. Du sollst Geduld zeigen. Aber wenn du das so sagst, weil du keine Geduld zeigst, weil du unzufrieden bist mit dem, was Allah für dich sozusagen bestimmt hat, oder weil du überhaupt unzufrieden bist mit dem, was du hast, dann ist das nicht gut. Aber dass du Schmerzen hast, also sagst, ich habe Schmerzen, ist kein Problem. Und hier, barakallahu fikum, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat so viel Schmerzen gehabt wie zwei Leute, damit er mehr Lungen bekommt. Weil Schmerzen für uns, wenn man Geduld hat und Schmerzen hat, dann bekommt man dafür Lungen. Und zweitens, barakallahu fikum, Aisha, als sie sagte, ich habe Kopfschmerzen, der Prophet sagte, ich habe Kopfschmerzen. Das ist kein Problem. Heute zum Beispiel, wenn jemand sagt, ja, ich habe Schmerzen, sagst ihm, ich auch, Allah. Sagst du, Subhanallah, ich sage dir, ich habe Schmerzen, sagt mir, ich auch. Das ist kein Problem doch. Und Sa'd ibn Abi Waqqas, der war krank, der Prophet hat ihn besucht. Und er erzählte, oh Prophet, ich habe Vermögen, ich habe nur eine Tochter. Was soll ich ihr geben? Der wollte ihr testamentarisch was geben. Der Prophet sallam sagte nein. Und so weiter. Der Prophet sallam hat ihm erklärt, wie die Sache ist, dass er testamentarisch bis maximal ein Drittel was geben kann. Und dann, dass seine Tochter das andere bekommt. Und der Prophet hat ihm erklärt, natürlich, diese Überlieferung ist lang. Aber das ist allgemein für uns natürlich ist wichtig hier, dass man sagen kann, ich habe Schmerzen. Mein Kopf tut mir weh, meine Hand tut mir weh, meine Knie tun mir weh. Es ist überhaupt kein Problem. Und am besten ist, dass man dankbar ist, dass man auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut und dass man zufrieden ist mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.